Ich back dir einen schönen Kuchen. Verrühre den Teig. Schneide die Zahlen aus. Garniere sie mit Beeren, Schokolade und feiner Creme. Kaffee und Sahne gibt es auch dazu.